Yerma. Eine tragische Dichtung von Federico García Lorca. Aus dem Spanischen übertragen von Enrique Beck. Funkbearbeitung Fred von Hörschelmann. Regie Claire Schimmel. Juan, hörst du? Juan? Ich komme. Es ist Zeit. Und die Ochsengespanne? Sind schon vorbeigetrottet. Bis nachher, Yerma. Trinkst du nicht ein Glas Milch? Wozu? Du arbeitest schwer und dein Körper ist den Anstrengungen nicht gewachsen. Wenn die Männer abmagern, werden sie stark wie Stahl. Aber nicht du. 24 Monate sind wir verheiratet und du wirst immer trauriger. Immer magerer, als ob du rückwärts wüchsest. Mir fehlt nichts. Ich arbeite viel. Jahr für Jahr werde ich älter. Jahr für Jahr. Du und ich leben hier so weiter. Jahr für Jahr. Natürlich. Ruhig und friedlich. Die Arbeit ernährt uns gut. Und wir haben keine Kinder, die kosten. Wir haben keine Kinder, Juan. Und? Habe ich dich etwa nicht lieb? Du hast mich lieb. Meine Mutter weinte, weil ich nicht bedauerte, mich von ihr zu trennen. Noch niemand hat sich mit solcher Freude verheiratet. Und trotzdem... Man muss abwarten. Ja. Und mit Liebe. Sage mir, wenn du etwas brauchst. Ich werde es dir mitbringen. Du weißt ja, ich mag es nicht, wenn du ausgehst. Ich gehe nie aus. Du bist hier besser aufgehoben. Ja. Die Straße gehört den Nichtstuern. Gewiss. Woher kommst du, Geliebtes, mein Kindchen? Aus der Mähne komme ich der harten Kälte. Was tut dir Not, Geliebtes, mein Kindchen? Der wollige Flaum deines weichen Gewandes. Wiegt euch, ihr Zweige, im Lichte der Sonne. Quellen sprudelt und murmelt im Chor. Mein Herzblatt, du hast mich geknickt. Du hast mich, ich sag dir's, zerbrochen. Es schwellt mir der Schmerz, diese Hüften, deine erste und weichste Wiege. Wann wirst du kommen, mein Kindchen, wenn dein Leib Jasminduft verhaucht? Wiegt euch, ihr Zweige, im Lichte der Sonne. Quellen sprudelt und murmelt im Chor. Oh, Maria, woher kommst du? Aus dem Laden. So früh aus dem Laden? Ich habe Spitzen gekauft. 3 Ellen Leinen, Bänder und bunte Wolle, um Troddeln zu machen. Mein Mann hatte das Geld und er hat es mir selbst gegeben. Du wirst dir eine Bluse machen. Nein, es ist wegen... Du weißt... In 5 Monaten? Ja. Hast du es schon gespürt? Natürlich. Und was empfindest du? Hast du noch nie einen lebenden Vogel in der Hand gehalten? Doch. Also, genau so... Aber innen im Blut. Wie herrlich. Ich bin fassungslos. Ich weiß nichts. Wovon? Was ich zu tun habe. Was hat dein Mann dazu gesagt? Nichts. Liebt er dich sehr? Das sagt er mir nicht. Aber er schmiegt sich an mich und seine Augen beben wie zwei grüne Blätter. Wusste er, dass du... Ja. Und woher wusste er das? Ich weiß nicht. Aber in unserer Hochzeitsnacht flüsterte er ohne Unterlass mit seinem Munde an meiner Wange, so dass es mir fast scheint, als ob mein Kind ein Täuberich aus Glanz sei, den er mir ins Ohr strahlte. Glückliche. Dabei kennst du alles viel besser als ich. Was nützt mir das? Das ist wahr. Aber weshalb ist es so? Von allen Bräuten, die damals heirateten, bist du die Einzige... Ja, ich weiß. Gewiss, es ist immer noch Zeit. Bei Elena dauert es 3 Jahre und bei anderen Alten aus der Zeit meiner Mutter noch länger. Aber 2 Jahre und 20 Tage, wie bei mir, das ist lange genug. Viele Nächte gehe ich barfüßig auf den Hof, um auf Erde zu treten. Ich weiß nicht, warum. Wenn ich so weitermache, werde ich schließlich krank. Eine Schwester meiner Mutter bekam erst nach 14 Jahren eines. Und wenn du es sähst, ein bildschönes Kind. Und was tat es? Es brüllte wie ein junger Stier mit der Kraft von 1000 Grillen, die auf einmal zirpten. Und es zog uns an den Zöpfen und als es 4 Monate alt war, zerkratzte es uns das ganze Gesicht. Aber das schmerzt doch nicht. Man sagt, dass man unter den Kindern viel leiden müsse. Das ist nicht wahr. Das sagen die schwachen Mütter, die Wehleidigen. Wozu haben sie sie denn? Ein Kind ist kein Rosenstrauß. Wir müssen leiden, um sie wachsen zu sehen. Ich glaube, dass wir die Hälfte unseres Blutes verlieren. Aber das ist gut, gesund, herrlich. Jede Frau hat Blut für 4 oder 5 Kinder. Und wenn sie keine bekommt, wird ihr Blut Gift. Wie bei mir. Wir werden ja sehen. Gib her, ich schneide dir 2 Kleidchen zu. Und das? Sind Windeln. Gut. Dann also, auf später. Stolpere nicht über das holprige Pflaster. Adios. Komm bald wieder. Wo ist Juan Yama? Auf dem Felde. Was nähst du? Ich schneide Windeln zu. Nanu. Ich will sie mit Spitzen säumen. Wenn es ein Mädchen wird, gibst du ihr deinen Namen. Wie? Ich freue mich für dich. Nein. Sie sind nicht für mich. Sie sind für das Kind von Maria. Nun, wir wollen sehen, ob dich das Beispiel anfeuert. In diesem Hause fehlt ein Kind. Es fehlt. Also, sag deinem Mann, er soll weniger an seine Arbeit denken. Er will Geld scheffeln und er tut es. Aber wem hinterlässt er es, wenn er stirbt? Ich gehe jetzt mit den Schafen. Mein Herzblatt, du hast mich geknickt. Du hast mich, ich sag dir's, zerbrochen. Es schwellt mir der Schmerz, diese Hüften, deine erste und weichste Wiege. Wann wirst du kommen, mein Kindchen, wenn dein Leib Jasminduft verhaucht? Guten Tag, schönstes Mädchen. Guten Tag. Wohin des Wegs? Ich habe meinem Mann das Essen gebracht. Er arbeitet in den Oliven. Bist du schon lange verheiratet? 3 Jahre. Hast du Kinder? Nein. Ach, die werden schon kommen. Glaubst du? Warum nicht? Auch ich habe soeben meinem Mann das Essen gebracht. Er ist schon alt, arbeitet immer noch. Ich habe 9 Kinder wie 9 Sonnen. Aber da keine sein Mädchen ist, muss ich überall sein und hin und her laufen. Wohnst du auf der anderen Flussseite? Ja, bei den Windmühlen. Aus welcher Familie bist du? Ich bin eine Tochter Enriques, des Hirten. Ach, Enrique, der Hirt. Ich habe ihn gekannt. Prächtige Familie. Aufstehen, schwitzen, ein paar Brote essen und sterben. Kein Spiel, nichts. Die Jahrmärkte den anderen. Geschöpfe des Schweigens. Ich hätte mich mit einem deiner Onkel verheiraten können. Aber ich bin eine von den Frauen gewesen mit flatternden Röckchen. Und hurtig schoss ich dahin, Melonen zu schlecken, zum Fest, zum Zuckertörtchen. Oft habe ich mich beim Morgengrauen aus der Türe gebeugt und glaubte, Gitarrenklänge zu hören. Die kamen und gingen. Aber es war der Wind. Du wirst dich über mich lustig machen. Ich habe 2 Männer gehabt und 14 Kinder. 5 sind gestorben. Und trotzdem bin ich nicht traurig und möchte noch viel länger leben. Und ich sage, wie lange leben die Feigenbäume? Wie lange stehen die Häuser? Nur wir besessenen Weiber zerreißen uns für jede Dummheit. Ich möchte dich etwas fragen. Nun? Ich weiß schon, was du mir sagen willst, aber über diese Dinge spreche ich kein Wort. Warum nicht? Seit langem schon wünsche ich mir eine Aussprache mit einer erfahrenen Frau. Weil ich etwas wissen will. Sag mir... Was? Was du weißt. Warum bin ich unfruchtbar? Muss ich in der Blüte meines Lebens stehen, um Geflügel zu züchten oder gebügelte Gardinen an meinem Fensterchen aufzuhängen? Nein. Du musst mir sagen, was ich tun soll. Ach, lass mich, Mädchen, dränge mich nicht zu sprechen. Ich denke viele Gedanken, die ich nicht preisgeben will. Warum? Mit meinem Mann spreche ich über nichts anderes. Höre, gefällt dir dein Mann? Wie? Ob du ihn liebst? Ob du gern bei ihm bist? Ich weiß nicht. Erzitterst du nicht, wenn er sich dir nähert? Bekommt es dich nicht wie ein Traum, wenn er dir seine Lippen zuneigt? Rede! Nein, das habe ich niemals empfunden. Auch nicht, wenn du getanzt hast? Vielleicht einmal. Victor. Weiter. Er umfasste meine Hüften und ich konnte nichts sagen, weil ich nicht zu sprechen vermochte. Ein anderes Mal, als ich 14 Jahre alt war, er war damals noch ein sehr junger Bursche, nahm er mich auf die Arme, um über einen Graben zu springen, und mich durchfuhr ein Schauer, dass mir die Zähne klapperten. Aber ich war damals noch sehr verschämt. Und mit deinem Mann? Mit meinem Mann ist das etwas anderes. Mein Vater gab ihn mir. Und ich nahm ihn an. Mit Freude. Das ist die reine Wahrheit. Aber bereits am ersten Tag meiner Verlobung dachte ich schon an die Kinder. Und ich spiegelte mich in seinen Augen. Ja, das tat ich. Um mich da sehr klein, sehr fügsam zu sehen, als ob ich meine eigene Tochter wäre. Ganz das Gegenteil von mir. Vielleicht hast du deswegen nicht zur Zeit geboren. Die Männer müssen gefallen, Mädchen. Sie müssen uns die Zöpfe aufflechten und uns Wasser aus ihrem eigenen Munde zu trinken geben. So geht es auf der Welt zu. Auf der deinen. Auf der meinen nicht. Und das Ergebnis ist, dass du leer bist. Was würdest du denken, wenn er dich im Bett mit traurigen Augen die Decke anstarren lässt und sich zur Seite dreht und schläft? Muss ich dabei an ihn denken oder an das, was leuchtend aus meiner Brust hervorgehen kann? Ich weiß es nicht. Aber sag du es mir, aus Mitleid. Oh, welch offene Blüte! Was für ein herrliches Geschöpf bist du! Aber dränge mich nicht mehr zu sagen. Ich will nicht mehr mit dir sprechen. Das sind Dinge der Ehre und ich trete niemandes Ehre zu nahe. Du wirst es schon merken. Auf alle Fälle solltest du weniger keusch sein. Die Mädchen, die auf dem Lande aufwachsen wie ich, finden nur verschlossene Türen. Überall halbe Worte, Gästen. Und alles das besagt, dass man nichts wissen soll. Du auch, du schweigst auch, machst dich mit der Miene einer Gelehrten davon. Du weißt alles, aber du weigerst dich der, die vor Durst vergeht. Mit einer heiteren Frau würde ich darüber reden, mit dir aber nicht. Ich bin alt und weiß, was ich tue. So möge Gott dich beschützen. Gott? Nein. Mir hat Gott niemals gefallen. Wann werdet ihr endlich bemerken, dass es ihn nicht gibt? Es sind die Männer, die dich beschützen müssen. Warum sagst du das mir? Warum? Obwohl es Gott geben müsste, auch wenn er sehr klein wäre, damit er Blitze gegen die Männer mit faulem Samen schleudern könnte, die die Fröhlichkeit der Felder in einen Sumpf verwandeln. Ich verstehe nicht, was du damit sagen willst. Aber ich verstehe mich. Sei nicht traurig. Hoffe und verzage nicht, du bist noch sehr jung. Wie kann ich helfen? fällst du besser ein. Warum hier bleibst du allein? Warum, Hirt, schläfst du allein? Auf meinem wollenen Pfühle schliefest du besser ein. Dein Bett, Hirt, ist dunkeler Stein, und dein Hemd, Hirt, des Reifes Schein. Des Winters Binsen sind grau, in der Nacht deines Lagers so rau. Hast, Hirt, du dein Kissen entdeckt, von der Eiche mit Nadeln besteckt? Du hast Weibes Stimme erlauscht, ein Sturzbach, Hirt, hat dich berauscht. Was will denn der Berg von dir, Hirt? Welches Kindchen martert, verwirrt der bitteren Kräuterberg, des stachligen Ginsters Werk. Hirt, Hirt. Warum, Hirt, schläfst du allein? Wohin, schönstes Wesen? Hast du gesungen, Viktor? Ich? Wie gut. Ich hatte dich noch nie gehört. Nein? Eine so mächtige Stimme, wie ein Wasserstrahl, der dir den Mund ganz ausfüllt. Ich bin lustig. Das merke ich. Wie du traurig. Ich bin nicht traurig, aber ich hätte Grund dazu. Dein Mann ist noch trauriger als du. Er ja. Er hat einen trockenen Charakter. Er war immer so. Hast du ihm das Essen gebracht? Ja. Was hast du da? Wo? Hier, auf der Wange. Wie eine Brandwunde. Das ist nichts. Es schien mir so. Das muss wohl von der Sonne sein. Vielleicht. Hörst du? Was? Hörst du nicht weinen? Nein. Fast dünkt es mich, es hätte ein Kind geweint. So? Sehr nahe. Es weinte, wie erstickt. Hier herum gibt es immer viele Kinder, die Früchte stehlen. Nein. Es ist die Stimme eines kleinen Kindes. Ich höre nichts. Nur Schritte. Dein Mann kommt. Was tust du hier noch immer, Yama? Ich habe geplaudert. Salut. Du solltest zu Hause sein. Ich habe mich unterhalten. Ich verstehe nicht, worüber du dich unterhalten hast. So wirst du ins Gerede der Leute kommen. Juan, was fällt dir ein? Ich sage es nicht deinetwegen, sondern wegen der Leute. Der Teufel hole die Leute. Fluch nicht, das ist hässlich für eine Frau. Wollte Gott, ich wäre eine Frau. Lassen wir diese Unterhaltung. Geh heim. Gut. Soll ich auf dich warten? Nein. Die Felder müssen heute Nacht berieselt werden. Es gibt wenig Wasser. Meine steht mir bis zum Sonnenaufgang zu und ich muss es vor den Dieben schützen. Du gehst zu Bett und schläfst. Nicht schwatzen. Aber hier wird geschwatzt. Es ist doch nichts Böses dabei. Wer Ehren sucht, muss sie sich verdienen. So sagt man. Aber man weiß nie etwas. Es steht fest, dass der Mann seine beiden Schwestern zu sich ins Haus genommen hat. Die ledigen? Ja. Sie hatten das Amt, sich um die Kirche zu kümmern. Jetzt kümmern sie sich um Yarma. Ich könnte nicht mit ihnen leben. Warum? Ich habe Angst vor ihnen. Sie sind wie diese großen Blätter, die aus den Gräbern schießen. Sie sind wie mit Wachs überzogen. Sie sind ganz in sich verkrochen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das Essen mit Brennöl kochen. Sind Sie schon im Hause? Seit gestern. Er ist wieder auf seinen Äckern. Aber wird man nie erfahren können, was vorgefallen ist? Jerma verbrachte die vorgestrige Nacht sitzend auf der Türschwelle, trotz der Kälte. Aber warum denn? Es kostet sie Überwindung, zu Hause zu bleiben. Diese mannstollen Weiber sind so. Die pudern und schminken sich, stecken sich Oleanderbouquets an und suchen einen, der nicht ihr Mann ist. Habt ihr sie denn schon mit einem anderen gesehen? Wir nicht, aber die Leute. Immer die Leute. Zweimal schon, sagt man. Und was taten sie? Sie sprachen. Sprechen ist keine Sünde. Und der Mann? Der ist taub. Regungslos wie eine Eidechse in der Sonne. Das alles würde sich einrenken, wenn sie Kinder hätte. Schwierigkeiten von Leuten, die sich nicht in ihr Schicksal fügen wollen. Mit jeder Stunde wird die Hölle bei ihnen heißer. Ohne die Lippen zu öffnen, säubern ihre Schwägerinnen und sie das Haus. Täglich behauchen und reinigen sie die Fenster, ölen den Fußboden. Und je mehr das Haus glänzt, umso heftiger brennt es darin. Er hat die Schuld, nur er. Wenn ein Mann keine Kinder haben will, muss er sich mehr mit seiner Frau befassen. Das ist ihre Schuld. Ruhe! Ich möchte diese Tuschelzungen auf eine Stricknadel spießen. Ruhe! Sind die Schafhirten schon unterwegs? Ja, jetzt kommen die Herden. Ich habe den Geruch der Schafe gern. So? Warum nicht? Jeder liebt seinen eigenen Geruch. Wie ich auch den Geruch des roten Schlammes liebe, den der Fluss im Winter heranrollt. Launen. Die Herden sind alle beieinander. Keine fehlt. Nein, eine fehlt. Welche? Viktors. Ich weiß nicht, wo Jama ist. Sagtest du nicht, sie sei gerade fortgegangen? Sie wird am Brunnen sein. Ihr wisst doch, dass sie es nicht leiden kann, wenn sie allein fortgeht. Du kannst jetzt den Tisch decken. Das Brot, das ich esse, habe ich mir sauer verdient. Ich habe gestern einen harten Tag gehabt. Ich habe die Apfelbäume beschnitten und als es dunkel wurde, dachte ich darüber nach, warum ich mich wohl so sehr mit der Arbeit plage, wenn ich mir nicht einmal einen Apfel gönnen darf. Eine von euch sollte sie immer begleiten. Ich weiß. Dazu seid ihr da. Und esst an meinem Tisch und trinkt meinen Wein. Mein Leben ist auf den Feldern, aber meine Ehre ist hier. Und meine Ehre ist auch die eure. Nimm es mir nicht übel. Ja. Kommst du vom Brunnen, Jarma? Ja, damit wir frisches Wasser zur Mahlzeit haben. Wie sieht es auf den Feldern aus? Ich habe gestern die Apfelbäume beschnitten. Bleibst du da? Ich muss nach den Herden sehen. Du weißt, das ist die Arbeit des Patrons. Das weiß ich sehr gut. Du brauchst es mir nicht zu wiederholen. Jeder Mann lebt sein Leben. Und jede Frau das ihre. Ich verlange nicht von dir, dass du da bleibst. Ich habe hier alles, was ich brauche. Deine Schwestern passen gut auf mich auf. Für mich hier frisches Brot, Quark, gebratenes Hammelfleisch. Für deine Herden auf dem Berge taubesprühte Weide. Ich glaube, du kannst in Frieden leben. Um in Frieden zu leben, muss man ruhig sein. Und du bist nicht ruhig. Ich bin nicht ruhig. Lass die Hintergedanken. Du kennst meine Art. Die Schafe in der Hürde, die Frauen im Hause. Du gehst so oft fort. Habe ich dir das nicht oft genug gesagt? Natürlich, die Frauen im Haus. Wenn die Häuser keine Gräber sind, wenn die Stühle durch den Gebrauch brüchig werden und die Betttücher verschleißen. Aber nicht hier. Jeden Abend, wenn ich mich schlafen lege, finde ich mein Bett neuer, leuchtender. Als wenn es kürzlich aus der Stadt geschickt worden wäre. Du siehst also ein, dass ich Recht habe, mich zu beklagen. Dass ich Gründe habe, wachsam zu sein. Wachsam? Weswegen? Ich trete dir nicht zu nahe. Ich lebe ergeben für dich. Jeden Tag geht es mir schlechter. Wenn ich sofort eine alte Frau werden könnte mit einem Mund wie eine zerquetschte Blüte, dann würde ich dir zulächeln und das Leben mit dir teilen. Aber jetzt lass mich allein mit meinem nagenden Kummer. Du sprichst in einer Art, die ich nicht verstehe. Es wird dir nichts vorenthalten. Ich lasse dir aus den benachbarten Dörfern kommen, was dir gefällt. Ich habe meine Fehler, aber ich will ruhig und friedlich mit dir leben. Ich will draußen schlafen und denken können, dass auch du schläfst. Aber ich schlafe nicht. Ich kann nicht schlafen. Fehlt dir etwas? Sag es mir doch. Antworte! Ja, es fehlt mir etwas. Immer dasselbe. Seit mehr als 5 Jahren. Ich vergesse es fast. Ich bin nicht du. Die Männer führen ein anderes Leben. Das Vieh, die Bäume, die Unterhaltung. Wir Frauen haben nichts als die Kinder. An deiner Seite spürt man nur Unruhe und Erregung. Schließlich musst du doch verzichten. Ich bin nicht in diese 4 Wände gekommen, um zu verzichten. Wenn mein Kopf mit einem Tuch umwunden ist, damit mein Mund sich nicht öffnet, wenn meine Hände im Sarg fest verschränkt sind, dann, in der Stunde, werde ich verzichten. Also, was willst du tun? Ich will Wasser trinken, aber es gibt kein Glas. Ich will auf den Berg steigen, aber ich habe keine Füße. Ich will meine Röcke besticken, aber ich finde kein Garn. Ich will dir sagen, was ist. Du bist keine wirkliche Frau. Du suchst den Ruin eines willensschwachen Mannes. Ich weiß nicht, wer ich bin. Lass mich fort und aufatmen. Ich habe dir nie gefehlt. Ich mag nicht, dass die Leute auf mich zeigen. Darum wünsche ich, dass die Tür geschlossen ist und jeder im Haus bleibt. Mit den Leuten plaudern ist keine Sünde. Aber es kann so aussehen. Ich kann es nicht ertragen. Wenn meine Schwester mit dir sprechen, halte den Mund und denke, dass du eine verheiratete Frau bist. Verheiratet? Und dass die Familien eine Ehre haben, eine Verpflichtung, die sich auf alle verteilt, die aber verborgen und unmerklich in den Adern unseres Blutes wohnt. Verzeih mir, obwohl ich dir nicht sagen sollte, verzeih mir, sondern dich zähmen, einschließen, denn ich bin dein Mann. Bitte sei still. Lass die Angelegenheit ruhen. Wir wollen essen. Hast du gehört? Isst du mit deinen Schwestern? Ich habe keinen Hunger. Wie du willst. Ach, welche Weide der Pein, der Schönheit Pforte geschlossen. Doch du kommst, mein Herzblatt, mein Kindchen, denn das Wasser gibt Salz und die Erde trägt Früchte und liebliche Kinder hegt unser Schoß, wie die Wolke erquickenden Regen uns spendet. Maria, warum gehst du so schnell an meiner Türe vorbei? Wie immer, wenn ich mit dem Kinde gehe. Du weinst wie immer. Du hast recht. Es stimmt mich traurig, dass du mich beneidest. Es ist kein Neid. Es ist Armut. Beklage dich nicht. Wie sollte ich mich nicht beklagen, wenn ich dich und die anderen Frauen sehe? Im Innersten voll Blumen, und wenn ich mich sehe, so unnütz inmitten aller Schönheit. Warum sagst du mir das? Weil ich es leid bin, weil ich beleidigt bin, beleidigt und gedemütigt bis ins Tiefste, wenn ich sehe, dass der Weizen sprießt, dass den Quellen Wasser entspringt und immer wieder Wasser, und dass die Schafe Hunderte von Lämmern gebären und die Hündinnen werfen, und dass es scheint, als ob sich das ganze Land aufrichte, um mir seine zarten, schläfrigen Geschöpfe zu zeigen, während ich hier 2 Hammerschläge verspüre, statt des Mundes meines Kindes. Es gefällt mir nicht, was du da sagst. Ihr Frauen mit Kindern könnt nicht an uns denken, an uns Kinderlose. Ihr bleibt frisch, unwissend. So wie der Fisch, der im Süßwasser schwimmt, nicht weiß, was Durst ist. Und deine Schwägerin? Du sollst mich tot ohne Leichentuch sehen, wenn ich je das Wort an sie richte. Und dein Mann? 3 gegen mich. Was denken Sie? Hirngespinste. Leute, die kein reines Gewissen haben. Die glauben, mir könnte ein anderer Mann gefallen und sehen nicht, dass die Ehrbarkeit das Wesentliche meiner Familie ist. Sie sind Steine auf meinem Wege. Aber sie wissen nicht, dass ich, wenn ich will, Stromschnelle sein kann, die sie hinwegspült. Aber ich glaube ganz gewiss, dass dein Mann dich immer liebt. Mein Mann gibt mir Haus und Brot. Was für Mühsal musst du erdulden, was für Leiden. Aber denke an die Wunden unseres Herrn. Dein Kind hat dieselben Augen wie du. Hast du das gewusst? Es hat dieselben Augen wie du. Das Kind. Ich muss gehen. Psst, Yerma. Was ist, Mädchen? Ich laute darauf, dich herauskommen zu sehen. Meine Mutter erwartet dich. Sag ihr, sie möge sich etwas gedulden. Aber kommst du auch? Hast du keine Furcht? Ich komme. Dolores soll auf mich warten, auch wenn es spät wird. Ja. Yerma, ist Juan da? Ja, Victor. Setz dich. Ich kann ebenso gut stehen. Juan! Ich komme, um mich zu verabschieden. Gehst du mit deinen Brüdern? Mein Vater will es so. Er muss schon alt sein. Ja, sehr alt. Du tust gut daran, die Gegend zu wechseln. Alle Gegenden sind gleich. Nein, ich würde weit fortgehen. Es ist alles dasselbe. Alle Schafe haben dieselbe Wolle. Für die Männer ja, aber wir Frauen sind anders. Ich habe noch nie einen Mann beim Essen sagen hören, wie gut sind diese Äpfel. Ihr nehmt euch das Eurige, ohne seine Feinheiten zu bemerken. Von mir kann ich nur sagen, ich verabscheue das Wasser dieser Brunnen. Möglich. Victor. Ja? Als du noch ein junger Bursche warst, hast du mich einmal auf die Arme genommen. Erinnerst du dich? Man weiß niemals, was geschehen wird. Alles wechselt. Einige Dinge wechseln nicht. Es gibt Dinge, die hinter den Wänden eingesperrt sind und die nicht wechseln können, weil niemand sie hört. So ist es. Aber wenn sie plötzlich herauskämen und schrien, so würden sie das All erfüllen. Damit würde nichts fortschreiten. Der Rieselgraben an seinen Ort, die Herde in die Hürde, der Mond an den Himmel, der Mann an seinen Pflug. Ah, Victor. Gehst du schon? Ich will den Pass vor Tagesanbruch überschreiten. Hast du etwas gegen mich vorzubringen? Nein. Du hast gut gezahlt. Ich habe ihm 2 Herden abgekauft, Yerma. So? Sie gehören dir. Das habe ich nicht gewusst. So ist es. Dein Mann will Reichtümer auf seinem Hof häufen. Die Frucht fällt in die Hände des Schaffenden, der sie sucht. Wir haben bald keinen Platz mehr für so viele Schafe. Die Welt ist groß. Wir wollen zusammen bis zum Flusse gehen, Victor. Ich wünsche diesem Hause das höchste Glück. Möge dich Gott erhören. Salut. Hast du etwas gesagt? Ich sagte Salut. Danke. Yerma. Sie sind fort. Gehen wir. Gehen wir. Du bist mutig gewesen, Yerma. Dolores, ich glaube, dass du keine Betrügerin bist. Nein. Mein Mund möge sich mit Ameisen füllen, wie der Mund der Toten, wenn ich jemals gelogen habe. Das letzte Mal betete ich mit einer Bettlerin, die länger unfruchtbar war als du, und es erweichte sich ihr Leib so wunderbar, dass sie weiter unten am Flusse 2 Kinder gebar, weil sie nicht einmal Zeit hatte, bis zu den ersten Häusern zu gelangen. Und es ist dir nichts zugestoßen? Was soll dir zustoßen? Gott ist Gott. Du wirst nun einen Sohn bekommen. Ich versichere es dir. Ich werde ihn haben, weil ich ihn haben muss. Oder ich verstehe die Welt nicht. Manchmal, wenn ich denke, dass ich niemals, wallt mir etwas wie eine Feuerwelle von den Füßen empor und alles ist für mich hohl. Die Männer auf der Straße, die Stiere und die Steine kommen mir vor wie Wattebausche. Und ich frage mich, wozu sind sie hier? Es ist gut, wenn eine Frau Kinder haben will. Aber wenn sie keine bekommt, warum sehnt sie sich dann nach ihnen? Welche Ländereien hoffst du deinem Sohne geben zu können? Welches Glück? Vielleicht gar silberne Sättel. Ich denke nicht an morgen. Ich denke an heute. Ich denke, dass ich Durst habe und keine Freiheit. Ich will meinen Sohn in den Armen halten, damit ich ruhig schlafen kann. Du bist zu jung, um Rat anzunehmen. Aber während du die Gnade Gottes erwartest, musst du dich unter den Schutz der Liebe deines Mannes begeben. Ach, du hast den Finger auf die tiefste Wunde meines Fleisches gelegt. Dein Mann ist gut. Er ist gut. Gut. Was weiter? Ich wünschte, er wäre schlecht. Aber nein, er zieht mit seinen Schafen seines Weges und nachts zählt er das Geld. Wenn er mit mir schläft, erfüllt er eine seiner Pflichten. Aber ich fühle, dass seine Lenden kalt sind, als ob er ein Leichnam wäre. Bedenke, dass auch dein Mann leidet. Er leidet nicht. Er wünscht keine Kinder. Das darfst du nicht sagen. Ich liebe ihn nicht. Und trotzdem ist er meine einzige Rettung. Wegen Ehre und Erbe. Meine einzige Rettung. Wie viel Mal muss ich die Gebete wiederholen? Das Lorbeergebet zweimal und mittags das Gebet der heiligen Anna. Wenn du dich schwanger fühlst, so bringe mir den Scheffel Weizen, den du mir versprochen hast. Ich weiß nicht, warum ich gekommen bin. Reut es dich? Nein. Wenn du dich fürchtest, begleite ich dich bis zur Ecke. Es wird bereits hell sein, wenn du zu Hause ankommst. Schweig! Niemand. Geh mit Gott. Hier ist sie, Juan. Hier bin ich. Was tust du hier? Wenn ich schreien könnte, würde ich das ganze Dorf aufwecken, damit es sähe, wohin es mit der Ehre meines Hauses gekommen ist. Aber ich muss alles herunterwürgen und schweigen, weil du mein Weib bist. Wenn ich auch schreien könnte, so würde ich schreien, dass selbst die Toten auffahren und sehen, dass mich kein Makel befleckt. Ich ertrage alles, nur das nicht. Du betrügst mich, du hintergehst mich. Und weil ich ein Bauer bin, der seinen Acker pflügt, habe ich keine Ahnung von deinen Tücken. Juan! Ihr haltet den Mund! Deine Frau hat nichts Böses getan. Das tut sie seit dem Tage unserer Hochzeit. Sie verbringt die Nächte wach, mit offenen Augen an meiner Seite. Sie starrt mich mit zwei Nadeln an. Sie füllt meine Kissen mit bösen Seufzern. Schweig! Man muss schon aus Bronze sein, um an der Seite einer Frau zu leben, die einem die Finger ins Herz drückt und nachts aus dem Hause geht. Auf der Suche nach was? Sprich! Nach was? Die Straßen sind voll von Männern. In den Straßen gibt es keine Blumen zu pflücken. Kein Wort mehr. Kein einziges Wort. Du und deine Sippe bildet euch ein, dass ihr die Einzigen seid, die Ehre und Tugend besitzen. Und ihr wisst nicht, dass meine Familie niemals etwas zu verbergen hatte. Hüte dich, Männernamen auf meine Brust zu schreiben. Nicht ich schreibe sie, du selbst tust es mit deinem Betragen. Wenn ich an ein paar Leute, die zusammenstehen, herantrete, so schweigen sie plötzlich. Wenn ich komme, um das Mehl abzuwiegen, so schweigen alle. Und selbst nachts auf den Feldern scheint es mir, dass die Zweige der Bäume schweigen, wenn ich erwache. Ich weiß nicht, woher die widrigen Winde kommen, die den Weizen durchwühlen. Sieh selbst nach, ob der Weizen gut ist. Ich weiß nicht, was eine Frau zu allen Stunden außerhalb ihres Daches sucht. Dich suche ich, dich. Tag und Nacht, ohne Rast, ohne Atem. Dein Blut, deinen Schutz suche ich. Lass los. Stoß mich nicht fort. Umarme mich. Hab mich lieb. Lass los. Sieh, wie ich allein bin. Wie wenn der Mond sich selbst am Himmel sucht. Sieh mich an. Lass mich endlich in Ruhe. Juan! Als ich mir Nelken pflücken wollte, stieß ich an eine Mauer. Es ist die Mauer, an der ich meinen Kopf zerschmettern werde. Schweig, wir wollen gehen. Mein Gott. Verflucht sei mein Vater, der mir sein Blut vererbt. Das Blut eines Vaters von 100 Söhnen. Verflucht sei mein Blut, das es sie sucht und an die Wände klopft. Schweig, habe ich gesagt. Es kommen Leute, sprich leise. Das ist mir gleichgültig. Wenigstens will ich die Freiheit meiner Stimme haben. Jetzt, wo ich in die tiefste Tiefe des Brunnens hinabsteige. Sie werden hier vorbeikommen. Nur unbesorgt. Gehen wir. Fertig. Schluss. Es ist unnütz, dass ich die Hände ringe. Eines ist mit dem Kopf lieben. Schweig! Und das andere ist, dass uns der Körper nicht gehorcht. Verflucht sei der Körper. Das steht fest und ich will nicht mit den Wassern der Meere Leib an Leib kämpfen. Es ist aus. Mein Mund wird verstummen. Nun, habt ihr schon vom heiligen Wasser getrunken? Ja. Und jetzt wollt ihr den da besuchen? Wir glauben an ihn. Ihr kommt, um vom heiligen Kinder zu erbitten. Und jedes Jahr gibt es mehr Männer bei dieser Wallfahrt. Was bedeutet das wohl? Warum kommst du hierher, wenn du nicht glaubst? Um zuzuschauen. Es belustigt mich. Und um auf meinen Sohn zu achten. Voriges Jahr brachten sich zwei Männer wegen einer Wallfahrerin um. Und im Übrigen bin ich da, weil ich da bin. Möge dir Gott vergeben. Er vergebe dir. Ist Yama mitgegangen, Maria? Dort ist der Karren. Ich habe viele Mühe mit ihnen gehabt, bis sie sich dazu entschlossen. Sie hat einen Monat im Lehnstuhl gesessen, ohne aufzustehen. Ich habe Angst vor ihr. Sie muss einen Gedanken haben, ich weiß nicht was für einen, aber gewiss einen bösen. Ich habe meine Schwester hierher begleitet. Sie ist schon 8 Jahre verheiratet und hat noch keine Kinder. Kinder hat, wer sie haben soll. Das sage ich auch immer. Diese Wallfahrt hat mir nie gefallen. Wir wollen zu den Leuten in die Felder gehen. Voriges Jahr, als es dunkel wurde, griffen ein paar junge Bengel nach meiner Schwester. Auf 4 Meilen in der Runde hört man nur unflätige Worte. Ich habe mehr als 40 Weinfässer hinter der Einsiedelei gesehen. Ein Strom von Männern stürzt sich von diesen Bergen herab. Da kommt Yama mit den anderen. Lass uns mit ihnen niederknien. Der Himmel hat herrliche Gärten mit Rosenbüschen der Freude und die Rose des Wunders erblüht von Rosenbüschen umringt. Sie ist des Morgenrots Strahl und ein Erzengel wacht über sie. Gewitterstürme die Flügel und Todeskämpfe die Augen. Auf deiner heiligen Wallfahrt, die Büßerin, Herr, erhöre. Meines Fleisches Rose erschließe. Und hätte sie 1000 Dornen. Yarma, du? Sag, warum bist du hier? Ich weiß nicht. Glaubst du nicht daran? Ich weiß nicht. Und dein Mann? Der ist bei den Karren. Was tut er da? Er trinkt. Ach. Ach, ach. Weniger Achs und mehr Mut. Damals habe ich dir nichts sagen können. Aber heute ja. Was willst du mir sagen, was ich nicht wüsste? Was sich nicht länger verschweigen lässt. Was die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass es deines Mannes Schuld ist. Verstehst du? Ich lasse mir die Hände abhacken, wenn es nicht so ist. Weder sein Vater noch sein Großvater noch sein Urgroßvater benahmen sich wie Männer von Rasse. Sie sind aus Spucke gemacht, deine Leute nicht. Du hast Brüder und Vettern auf 100 Meilen in der Runde. Sieh, was für ein Fluch auf deiner Schönheit lastet. Ein Fluch, eine Giftlache auf den Ähren. Aber du hast doch Füße, um deinem Hause zu entfliehen. Zu entfliehen? Als ich dich auf der Wallfahrt sah, hüpfte mein Herz vor Freude. Hierher kommen die Frauen, um andere Männer kennenzulernen. Und der Heilige bewirkt dieses Wunder. Mein Sohn ist hinter der Einsiedelei und erwartet mich. Mein Haus braucht eine Frau. Geh mit ihm. Wir werden alle 3 zusammenleben. Mein Sohn ist leidenschaftlich wie ich. Wenn du ins Haus trittst, verspürst du immer noch einen Geruch von Wiegen. Die Asche deines Pfühls wird dir zu Brot und Salz für die Kinder werden. Komm, mach dir nichts aus den Leuten. Was deinen Mann betrifft, so gibt es in meinem Hause sichere Räume und Messer. Schweig, das ist es nicht. Das würde ich nie tun. Ich kann nicht auf die Suche gehen. Bildest du dir ein, dass ich mit einem anderen Mann leben könnte? Schätzt du meine Ehre so ein? Das Wasser kann nicht rückwärts fließen. Und der Vollmond scheint nicht am Mittag. Wenn man Durst hat, ist man dem Wasser dankbar. Was du mir gibst, ist ein kleiner Schluck Brunnenwasser. Ich leide eine Qual, die nicht mehr körperlich ist. Also mach so weiter. Zu deinem Vergnügen. Wie die Disteln des Brachlandes. Stachlig verdorrt. Verdorrt. Ich weiß wohl. Verdorrt. Du tust mir nicht leid. Nein. Ich suche eine andere Frau für meinen Sohn. Juan. Bist du hier gewesen? Ja. Hast du gelauscht? Ich habe gelauscht. Und hast du verstanden? Ja. Lass mich allein und singe mit den anderen. Es ist Zeit, dass auch ich spreche. Sprich? Und dass ich mich beklage. Aus welchem Grunde? Weil mir die Bitterkeit in der Kehle steckt. Und mir in den Knochen. Es ist die letzte Minute, diesem ewigen Jammern um dunkle Dinge ein Ende zu machen. Um Dinge, die außerhalb des Lebens sind, die in der Luft schweben. Außerhalb des Lebens, sagst du? In der Luft, sagst du? Um Dinge, die nicht existieren und die weder du noch ich meistern und lenken. Weiter, weiter. Um Dinge, die mich nichts angehen, hörst du? Die mich nichts angehen. Es ist schon nötig, dass ich es dir sage. Mich geht nur an, was ich in den Händen halte, was ich mit meinen Augen sehe. Das wollte ich aus deinem eigenen Munde hören. Man sieht die Wahrheit nicht, solange sie in einem selbst verborgen ist. Nun weiß ich es. Es geht dich nichts an. Denke, dass es so kommen musste. Hör mich an, viele Frauen wären glücklich, wenn sie dein Leben führen könnten. Ohne Kinder ist das Leben angenehmer. Ich bin glücklich, keine zu haben. Und was hast du in mir gesucht? Dich. Dich selbst. Eben das. Du suchtest ein Heim, Ruhe und eine Frau. Aber weiter nichts. Ist es nicht so? Ja, so, wie alle. Und weiter nichts? Dein Kind? Hörst du nicht, dass es mich nichts angeht? Frag mich nicht mehr. Ich muss es dir wohl ins Ohr schreien, damit du mich verstehst. Vielleicht gibst du jetzt endlich Ruhe. Und hast du niemals daran gedacht, als du sahst, dass ich es ersehnte? Nie. Und werde ich es nie erwarten können? Nie. Du auch nicht? Ich auch nicht. Verzichte. Verdorrt. Und jetzt wollen wir in Frieden leben. Beide. Ruhig und angenehm. Umarme mich. Was willst du? Dich. Du bist schön im Mondlicht. Du liebst mich, wie du eine Taube verspeist. Küsse mich so. Nein, nie! Jerma. Verdammt. Was ist geschehen? Komm nicht hierher. Juan. Juan! Ich habe ihn erwürgt. Ich selbst habe Juan und mein Kind ermordet. Geh fort, Maria. Wir brachten die tragische Dichtung Yerma von Federico García Lorca. Aus dem Spanischen übertragen von Enrique Beck und für den Funk bearbeitet von Fried von Hörschelmann. Die Rollen und ihre Sprecher waren Yerma, Maria Becker, Juan, Will Quadflick, Juans Schwester, Lotte Bethke, Maria, Julia Costa, Viktor, Hans Quest, die ungläubige Alte, Mila Kopp, die Wäscherinnen, Anne Andresen, Ortrud Bechler, Elfi Heilig, Uta Rücker und Marianne Simon, Dolores, Lina Karstens, ein Mädchen, Tessie Kuhls, Musik, Rolf Unkel, Ton und Schnitt, Walter Joost und Ingeborg Schütze. Regie: Claire Schimmel. Eine Monoproduktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1961.